In meinem Traum so tief und weit steht ein Baum im Mondesschein. Seine Äste strecken sich zur Nacht. Die Sterne funkeln leis und sacht. Traumbaum hoch und alt, Wächter der Träume. Deine Blätter flüstern leis von Märchenwelten, die mir etwas gelten. Ein Windhauch weht durchs Blätterdach. Ich lege mich hin, ich liege wach. Der Morgen naht, der Traum verweht, doch der Baum in meiner Erinnerung, er steht. Am Ort der Ruhe tief und klar, in meinem Herzen immer da. Was mir gegeben ist, wird mir geschenkt. Das Schicksal ist, was meine Schritte lenkt. Traumbaum hoch und alt, Wächter der Träume. Deine Blätter flüstern leis von Märchenwelten, die mir etwas gelten. Ein Windhauch weht durchs Blätterdach. Ich lege mich hin, ich liege wach. Der Morgen naht, der Traum verweht, doch der Baum in meiner Erinnerung, er steht.